13. Omelett. Omelette. Wenn, aber auch als. Quando. Essen. Comer. Öffnen. Abrir. Spiegelei. O ovo estrelado. Es ist klar, dass... É claro que... 15. Zerbrechen. Partir. Spät. Tarde. Laden. A loja.